Nachdem ich auch die beiden Gefährten von Sam Hawkins begrüßt hatte, wurde uns Weißen als Wohnung das Pueblo angewiesen, das besonders für mich so viele Erinnerungen heraufbeschwor. Die feierliche Zeremonie der Häuptlingswahl zog immer mehr Apachen der verschiedensten Stämme in das Mescalero-Dorf am Rio Pecos. Und als endlich der Tag herangekommen war, der von allen wie ein großes Fest erwartet wurde, dröhnten die Kriegstrommeln ununterbrochen. Die Tänze nahmen kein Ende mehr. Hübsches Bild, das, nicht wahr, Sir? Ja. Ja, ja. Wo sind die Zeiten hin, da man solcher Tanzerei nur als Marterpfahl-Aspirant beiwohnen konnte? Bedauert ihr das vielleicht? Nein, nein. Bedauere nur, dass ihr mich nun nicht mehr vom Marterpfahl wegholen könnt. Die Gelegenheit zu solchen kleinen Gefälligkeiten wird immer seltener hier im Westen. Nun werde ich eines Tages aus pur Langeweile in die ewigen Jachtgründe gehen, wenn ich mich nicht irre. Möchte aber vorher nicht versäumen, euch noch meine Anerkennung auszusprechen. Ach, darf ich noch einmal Greenhorn zu euch sagen, edler Sir? Wenn es euch ein dringendes Bedürfnis ist, edler Sir, bitte. Greenhorn. Ihr habt es wirklich zu etwas gebracht. Unter meiner Anleitung. Ach, schön, dass ich euch hier noch einmal wiedergesehen habe. Hatte nach so vielen Jahren kaum mehr damit gerechnet. Ja, ja. Sam Hawkins ist alt geworden, mein Lieber. Die Augen machen auch nicht mehr so recht mit. Ach, Unsinn, Sam. Doch, doch. Kann schon bald keine Pferdespur von einem Maulesel mehr unterscheiden. Es ist Zeit für ein Westmann, wie ich einer bin, sich zur Ruhe zu setzen und für meine liebe alte Mary auch. Was meint ihr, Sir? Ob es nicht besser wäre, ich bliebe für immer hier bei den Apachen? Kein dummer Gedanke, mein lieber Sam. Hier würden wir uns immer mal begegnen, wenn... Still, es geht los. Wir sprechen noch mal darüber, Sir. Jetzt müsst ihr zur Beratung. Der Kreis öffnet sich für euch, wenn ich mich nicht irre. Also haltet euch wacker. Blamiert mich nicht, edles Greenhorn.